Mein Name ist Udo Pohlmann. Ich berichte Ihnen auf diese Weise von einer äußerst gefährlichen Gruppe Geschäftsleute aus Bielefeld, deren Zweck es ist, gewerbsmäßig dunkle Geschäfte und Straftaten zu begehen. Ich wollte fragen, ob Sie von einem namhaften Verein in den russischen Emiraten gehört hätten. Ja, Solnsevskaya. Das ist ein Wodka. Nein, ich möchte Ihnen nicht wehtun. Man meint von einem Verein, der im Untergrund arbeitet. Ein Verein? Oh, Vereine gibt es viele. Dann vereinen die sich immer, ne? Aber Solnsevskaya ist doch ein solcher Verein, oder vielleicht nicht, auch wenn ein Wodka dennoch so heißt. Namensgleich. Solnsevskaya. Dieser Mann ist äußerst gefährlich. Es ist ein silberner Koffer, den sollst du bei Hornbach kaufen, vollmachen, mit Geld. Das haben wir dir jetzt mehrfach erklärt. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Jetzt war es das. Das war deine letzte Chance. Interessant ist auch ganz besonders dieses Telefonat. Das habe ich anders gesagt. Wir sprechen Russisch. Ja. Man versteht uns. Der nun folgende Tatsachenbericht ist absolut wahr. Ich hatte ein Einzelhandelsgeschäft mit Bekleidung in der Bleichstraße 134 in Bielefeld. Es gab im Keller 3 Wasserschäden, deswegen musste ich das Geschäft räumen. Ich fragte einen anderen Vermieter, ob er wüsste, wo ich zurzeit meine Sachen einlagern könnte. Dieser andere Vermieter heißt Rainer Koch. Herr Koch bot mir an, dass ich in Oerlinghausen in der Industriestraße 3a mein Eigentum einlagern dürfte. Nach kurzer Zeit überlegte er es sich wieder anders. Er forderte die Lagerfläche zurück und drohte, mir mein Eigentum auf einen Acker zu schmeißen, wenn ich die Halle nicht freiwillig innerhalb weniger Tage räumen würde. Ich konnte dieser Aufforderung nicht Folge leisten. Leider hatte ich keine andere Möglichkeit, mein Eigentum erneut woanders einzulagern. Bald darauf machte Herr Koch seine Drohung wahr. Er lud mein Eigentum in seinen PKW-Anhänger, fuhr von Oerlinghausen bis nach Bielefeld und warf die Sachen dort auf einen Acker. In dieser Not wendete ich mich an den Rechtsanwalt Gordon Frohne in Bielefeld. Herr Frohne versuchte mit mir zusammen, per einstweilige Verfügung, diesen Terror zu stoppen. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung, zu welcher mein Rechtsanwalt es gegen meine Aufforderung unterlassen hatte, die Beweisfotos mitzunehmen, mit denen ich eindeutig bewiesen hätte, dass der Vermieter Rainer Koch mit seinem PKW-Anhänger mein Eigentum in Bielefeld auf einen Acker geschmissen hatte. Bei dem Anblick hätte man leicht erkennen können, dass ich das natürlich nicht bestellt hatte. Viele Wohnzimmerschränke waren zerbrochen. Computer, Tische, Regale, Monitor, Umzugskartons, säckeweise Bekleidung lagen dort im Gras. Herr Koch gestand später per Telefon, dass mein Rechtsanwalt Geld dafür bekommen hatte, damit er die wichtigsten Beweise nicht zur Gerichtsverhandlung mitnimmt. Ich fragte ihn, wie viel Geld der Herr Frohne denn bekommen hätte. Der Vermieter Rainer Koch gab zu: Ach, das sind alles Beträge weit unter 10.000 Euro. Das geht mit Frohne noch ein bisschen weiter. So, mit Frohne jetzt schon? Das war doch ihre Person ihres Vertrauens. Ja, aber wenn der Herr die Beweise zu Hause liegen lässt und Sie haben einen Vorteil dadurch? Ja, natürlich. Er hat aber auch dadurch auch einen Vorteil gehabt. Wir hatten alle einen Vorteil. Das Verfahren ist eingestellt worden. Sie hatten 300 Euro von mir gekriegt. Was wollen Sie denn noch mehr? Ja, ich möchte, dass sowas nicht mehr vorkommt, ne? Wie, wenn sowas nicht mehr vorkommt? Der Frohne darf doch nicht zu Ihren Gunsten Beweise zu Hause liegen lassen. Ja, warum denn nicht? Zugunsten der Einstellung. Fragen Sie mal den Richter. Meinen Sie, der wollte nochmal in die nächste Instanz mit so einem Scheiß? Das ist kein Scheiß. Sie haben was Böses getan und der Frohne hätte die... Ich hab ihm nichts Böses getan. Sie haben mir die ganze Lagerhalle verstellt. Nein, der Herr Frohne hätte die Beweisfotos mitnehmen müssen. Er hat sie absichtlich so ausgelassen. Richtig. Weil das Verfahren sonst wieder in die Länge gezogen wäre. Und für was? Sie hätten nicht einen Euro mehr dadurch gekriegt. Das weiß ich Wissen nicht. Wissen Sie, man muss sich auch mit den Leuten ein wenig arrangieren, nennt sich das. Das ist ja richtig. Was hat denn bekommen, der Frohne? Ach, das weiß ich doch. Das sind alles Beträge weit unter 10.000 Euro. Ja. Böses Land, böse Korruption. Wie, was? Was ist denn da böse dran? Fragen Sie mal einen Richter, wenn eine Maßnahme eingeläutet wird, die ein Verfahren abkürzt. Da wird jeder Richter dieses Landes sagen, jawohl, das machen wir. Was wollten Sie denn zu dem Zeitpunkt von mir noch bekommen? Da war doch alles gelaufen. Nö, die Rechnung haben Sie ja bekommen. Ja, 300 Euro. Was wollten Sie mehr haben? Nein, Sie hatten eine Rechnung von Herrn Fohne bekommen. Die haben Sie nicht bezahlen wollen. Das war ein bisschen mehr, waren 1000 noch was, ne? Ja, so viel war das ganze Gelump doch nicht wert. Weiß ich nichts von. Also wir brauchen ja bloß eine ISDN-Anlage nehmen, noch einen Sack Pelzmäntel obendrauf und dann noch ein bisschen Werkzeug, schon haben wir die 1000 Euro. Also da war keine ISDN-Anlage. Da kann ich Sie beruhigen. Ach guck, hat der Stork jetzt zu Hause telefoniert? Ja, ja, ja. Was läuft denn eigentlich gegen den Stork noch? Oh, immer mehr. Ich habe gestern von morgens bis nachts bis 22 Uhr nur Strafanträge geschrieben. Ich habe ja hier die Akte liegen und wenn da einiges nicht stimmt, nur ein paar Zusammenhänge, dann hat er Pech. Ja was, da stimmt doch hinten und vorne alles nicht. Ich fragte weiter, ob es denn vielleicht ein Betrag so in etwa 1.000 bis 2.000 Euro Höhe gewesen sein sollten. Daraufhin hatte Herr Koch mir mit seinen Äußerungen zu verstehen gegeben, dass ich bei der Vermutung richtig lag. Was? Er hat also angerufen. Was habt ihr denn besprochen, ihr zwei beide, heimlich? Wir haben überhaupt nicht angerufen. Das ist ganz normal. Im Vorfeld, da werden die Verhandlungen besprochen mit dem Richter, Rechtsanwalt und Kläger. Meine Fresse. Ja, so kenne ich das auch. Aus der Fantasie. So. Und dann wird das festgelegt. Was hätten Sie gerne? Da wird ein kleiner Schaukampf vorweg gemacht, da wird Säbelrasseln gemacht und dann einigt man sich. Und der kleine Poli hat da gesessen wie ein begossener Schuljunge. Ach, guck. Ganz einfach. Ach, guck. Ach, guck. So, hat seine 300 Euro ins Händchen gekriegt und der ganze Fall ist abgewickelt. Und der Frohne hat 3000 bekommen. Da wollen wir uns gar nicht drüber auslassen, wer was, wo, wie viel und wann überhaupt gekriegt hat. Hat denn der Richter wenigstens auch seinen Anteil bekommen? Salär nennt sich das. Bitte? Salär. Wie heißt das? Salär. Salär. Der Schlattmann. Poli. Ich weiß nicht, was du willst. Du musst doch langsam mal erwachsen werden, Junge. Ja, endlich mal. Das wird doch überhaupt nichts. Ja. Und was hat der Richter so bekommen? So ein Geschenk, vielleicht zu Weihnachten? Öfter mal? Hat er denn Weihnachten zwischen? Nö, aber ab und zu, wenn Fälle öfters sind, lohnt sich vielleicht einmal im Jahr dem Schlattmann ein Geschenk zu machen. Macht man doch gerne. Ich hab dir wie viel Mal gesagt, ich gehe in den Amtsgerichten bis zum Landesgericht, gehe ich ein und aus. So, und du hast einmal im Leben mal ein kleines Verfehlchen, sag ich mal, wo du sowieso schlechte Karten hattest. Und da wunderst du dich, dass du da so einen Abschluss gekriegt hast? Nicht aufschlussreich, junger Mann. Das hat doch mit aufschlussreich nichts zu tun. Das sind geübte Profis. Und du bist ein Laienschauspieler. Ach, guck. Ja, jedem ist geholfen, das Verfahren ist abgeschlossen, du hast Geld in die Finger gekriegt, was du bitter nötig hattest, um den Frohne überhaupt zu bezahlen. Ach, guck. Der Frohne hätte so mehr Geld bekommen, wenn er gewonnen hätte, ne? Ja, natürlich. Aber vielleicht reicht ihm das Geld. Ja, wenn man das aufteilt, 300 von, sagen wir mal, in offizieller Weise und dann nochmal 1000, 2000 von nebenbei, jetzt, ne? So langsam kriegt er seine Klotten zusammen. Junge. Richtig. Mensch, das ist direkt auffällig, wie langsam du bist. Du willst immer so clever sein, wirfst mir irgendwas vor und selbst bist du langsam wie 5 Panzerschränke in der Reihe. So. Das sind alles Dinge, die ich mir längst gedacht habe. Oh, aber es ist doch schön, wenn man das auch mal bestätigt bekommt. Ja, ist das nicht herrlich? Ich habe doch bis jetzt alles bestätigt. Ja, der Frohne möchte mich ja gern verklagen. Ja, bitte. Guck, hast du den nächsten am Gang? Hast du ihn jetzt vielleicht schon so direkt angeschuldigt? Hast gesagt, Frohne, du hast Geld genommen? Nein, ich habe ihn gefragt, wie viel das gewesen sei. Ach du meine Güte, so doof kann man doch nicht sein. Doch. Ich weiß nicht, ob du noch zu retten bist. Welcher seriöse Anwalt gibt denn zu? Ja, oder welcher seriöse Medizinaldirektor gibt denn zu? Ich kann es zugeben, weil es ein abgeschlossenes und abgetrenntes Verfahren ist. Nach kurzer Zeit fand ich ein neues Lager in Bielefeld, Kraxerstraße 12, Ökotechpark. Ich konnte nicht wissen, dass der Vermieter Rainer Koch in diesem Zeitraum Kontakte zum Ökotechpark aufnahm, sich dort mit dem Vermieter Markus Andreas Meyer-Storck abgesprochen hatte und Lügen über mich verbreitete. Deswegen forderte der dortige Vermieter Meyer-Storck die baldige Räumung des Kellerlagers, das ich angemietet hatte. Ich hatte bereits einen Umzug von der Bleichstraße nach Oerlinghausen und von Oerlinghausen nach Bielefeld hinter mir. Einen dritten Umzug mit tonnenweise Lagerwaren konnte ich mir aus Kostengründen nicht mehr erlauben. An einem Abend kam ich von einer Tour zurück und fuhr mit meinem LKW zum Kellerlager im Ökotechpark. Da sah ich, wie fremde Personen Zugang zu meinem Lagerraum hatten. Sie kamen kurz vor mir an, schlossen die Tür auf und wir gingen gemeinsam hinein. Die Personen waren, wie ich später erfuhr, zwei Slowenen, ein Mann und eine Frau, beides Ausländer. Diese beiden Leute gaben zu, dass sie am Tag zuvor schon einen Großteil aus meinem Lager herausgenommen hatten. Die Leute, die das übrigens da rausgeräumt haben, die in dem Opel da, sind Freunde von Ihnen. Ja. Der Mann und die Frau. Was war denn damit? Polnisch oder Russisch oder Russisch. Die Slowenien. Alte Frau. Slowenien. Slowenen waren das. Ja. Als ich diesen Leuten mitteilte, dass das mein Eigentum war, kam plötzlich der Pförtner des Ökotechpark herbei und forderte mich auf, das Gelände zu verlassen. Ich folgte dieser Aufforderung nicht, denn natürlich durfte ich mein Eigentum vor den Dieben schützen. Nach einiger Zeit kamen weitere Personen hinzu, die sich als Sicherheitsleute ausgaben und bedrohten mich, man würde mich heraustragen, wenn ich nicht freiwillig ginge. Ich weigerte mich und ich bestand darauf, so lange zu warten, bis die Polizei kam. Daraufhin rief der Sicherheitsdienst die Polizei. Die Polizei lockte mich aus dem Lager heraus mit der Behauptung, dass ihnen die Luft im Keller nicht gut gefallen würde. Ich verließ gerade den Keller, da hatte der Pförtner nichts Eiligeres zu tun, als die Tür zu verschließen, sodass ich nicht mehr zurück ins Lager konnte. Nun kam der Vermieter in seinem Mercedes angefahren. Der Markus Andreas Meyer-Storck sprach sich dann mit einigen Polizeibeamten in einer sicheren Entfernung von etwa 100 Metern ab. Was dort abgesprochen wurde, kann man nur erahnen. Die Polizeibeamten kamen nun auf mich zu und forderten mich auf, das Gelände zu verlassen. Das tat ich dann auch. Diesen Moment hatten die Diebe ausgenutzt und konnten jetzt fast das ganze Kellerlager leerklauen. Am Tag danach kam ich zum Lager zurück und wollte weitere Diebstähle verhindern. Ich riss die Tür auf, ging in das Lager und es befand sich nur ganz wenig von meinem Eigentum dort. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits sämtliche Umzugskartons und mein Aktenkoffer gestohlen. In den Kartons befanden sich wichtige steuerlich relevante Unterlagen. Ja, das haben wir ja auch in den Unterlagen gefunden. Ja, weil viele persönliche private Sachen waren ja darin. Ja klar. Und kartonenweise gleich und der Aktenkoffer und... Wo ist eigentlich mein Fahrzeugbrief, wollte ich mal wieder fragen. Tja, der wurde leider nicht mehr gefunden, ne? Sagt man, glaube ich. Leider nicht mehr? Und man hat ja nachgedacht und wurde ja von Ihrer Seite nicht unterstützt, das Nachdenken. Ach so, da ist die 10.000 Euro wieder. Nee, das mache ich auch nicht. Nee, wollten Sie alles nicht. Sie waren sich ja so sicher, dass Sie alles... Kriege ich meine Privatunterlagen mal wieder gegen Geld? Das ist jetzt vorbei. Die Chance hattest du oder es ist vorbei? Ich würde ein bisschen Geld für meine privaten Unterlagen geben. Nee, Bulli, da können wir dir nichts, das ist vorbei. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben hier lange genug Geduld. Waren da vielleicht auch Fotos bei? Alles. Du musst dir vorstellen... Fotoalbum, ne? Fotoalbum von... Der ist doch blockiert für die Zeit. Wie? Der war knappe 6 Wochen blockiert. Der LKW? Ja. Blockiert? Wo die Sachen drauf waren. So, und dann haben wir mehrfach gesagt, ne, in der Summe sollte alles abgegolten sein. Ja, nee, was? Und dann noch eine Anzeige, ich hätte sie erpresst und so eine Sachen alles. Welcher LKW war blockiert? Und jetzt kommen sie mir auf einmal um die Kurve und wollen mir freiwillig noch Geld geben. Welcher LKW? Normalerweise müsste ich sie jetzt nochmal anzeigen. Ja, schön. Welcher LKW war blockiert? Das habe ich nicht verstanden. Ja, wo die Sachen alle drauf sind, waren. Nee, ich spreche von dem Lager. Ja. Hier müssen sie doch auch abtransportiert worden. Sie waren ja für eine gewisse Zeit eingelagert. Ach so, aus dem Lager Ökodurchpark. Genau. Und wir hatten uns ja gedacht, dass sie sich eines Besseren besinnen. Das hat jetzt... Ach so, dann sind die auf den LKW gegangen und dann sind die erst einmal nach einer Weile erst. Richtig. Ins Feuer, ne? Die sind ja erst dann von uns noch sondiert worden, geguckt worden. Daher wissen wir ja, dass sie im Heim waren. Ja. Ich habe gerade was in der Küche am Brutzeln. Ich muss mal nach dem Fischstäbchen gucken. Wir können ja mal, wenn die, wie heißt das? Aber wenn der Minutentakt ein bisschen günstiger ist. Abends ist der Minutentakt günstiger, ne? Sie waren im Internat oder was? Oder ja, war ja. Das ist richtig. Ja, und im Heim für sogar schwer ziehbare oder was? Nein, für ein Heim für sehr kleine Kinder, deren Eltern wahrscheinlich teils auch auf Übersee sind. Oder wer weiß wo. Also zur Adoption freigegeben. Sie? Also mit Benehmen hat das nichts zu tun. Benehmen, das wissen also wir von mir. Also wissen Sie gar nicht, wer Ihre Eltern sind? Doch. Nachher schon. Und wo leben die jetzt? Das ist eine Sache, die könnte man unter Freunden sagen, aber unter Nichtfreunden auch nicht sagen. Aber Sie sind wahrscheinlich nicht deutschstämmig, ne? Nicht deutsch? Deutschstämmig, das heißt also... Ach so. Einer von ihr, von den beiden Seiten ist ein Ausländer. Ja, ist richtig. Sehen Sie, das... Hatten wir da auch raus entnommen, ne? Da waren nämlich so ein paar Papiere, da wusste ich mit den Stempeln nicht so richtig Bescheid. In den Säcken befanden sich die allerbesten Kleidungsstücke, welche ich für den Verkauf bei eBay vorgesehen hatte. Wenige Zeit vor den Diebstählen konnte man an meinen eBay-Auktionen sehr gut erkennen, wie wertvoll die Lagerwaren gewesen waren, die sich in dem Kellerlager befanden. Der Pförtner, Chef Ded Botskurt, trat auf mich zu und teilte mit, ich müsste ohnehin alle Sachen, die ich in meinen LKW retten konnte, sowieso wieder ausladen. Ich weigerte mich, die Sachen auszuladen, verschloss den LKW und konnte wenigstens einige Nähmaschinen, Heißmangeln und einen Karton mit wichtigen Geschäftsutensilien retten. Ich versuchte nach wichtigen Gegenständen zu suchen, da kam schon wieder der Pförtner Chef Ded Botskurt auf mich zu und fragte, ob er wieder die Polizei rufen solle. Das tat er dann auch. Es kam ein Polizeiauto angefahren und ausstiegen Polizeibeamter Günther Fullhorst mit einem Auszubildenden namens Tietke. Schon wieder kam der Vermieter Meier Stork angefahren und sprach sich mit Herrn Fullhorst in weiter Entfernung heimlich ab. Daraufhin kam der Polizeibeamte Günther Fullhorst auf mich zu und erteilte mir einen Platzverweis. Ansonsten würde er mich auf die Straße setzen oder ich könnte vielleicht eine Nacht im Gefängnis verbringen. Ich verließ das Gelände und endlich konnten die Diebe das ganze Kellerlager leer plündern. Es blieb nichts übrig. Mein gestohlenes Eigentum wurde zum Teil über Müllmulden in das Nachbargelände des Entsorgers Udo Kranzmann transportiert. Dort wurde es in einem größeren Container wieder eingelagert. Denn der Ökotechpark hatte dem Udo Kranzmann mitgeteilt, man wolle das Vermieterpfandrecht ausüben. Haben Sie sich jetzt mit Markus gut anfreunden können? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ist das jetzt ein persönlicher Bekannter geworden, mit dem man so heimliche Mitarbeiter austauscht? Ich will mal sagen, ich kannte ihn vorher noch nicht. Vorher nicht? Aber dank deiner Hilfe und deines exzellenten Verhaltens ist er als neuer Geschäftspartner in meiner Kartei aufgenommen. Weil die Waren ja in Ihrem Besitz waren, hätten Sie die nicht an Fremde weitergeben dürfen. Also Sie glauben, dass ich Ware weitergegeben hätte? Ihre Leute. Meine Leute. Die sind ja dann von uns noch sortiert worden, geguckt worden, daher wissen wir ja, dass sie im Heim waren. Ja. Na eben, das hätten sie nicht gedurft. Sie hätten diese sofort zu mir bringen müssen. Nein, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wem sie gehörten. Im Rahmen des Mieterpfandrechts. Einige Tage lang dachte ich tatsächlich, dass mein Eigentum restlos entsorgt worden sei, denn das war mir mitgeteilt worden. Wenige Wochen nach diesen Diebstählen stellte ich fest, dass mein abgemeldetes Auto gestohlen war, das ich auf einem gemieteten Parkplatz bei dem früheren Vermieter Rainer Koch abgestellt hatte. Ich schickte per E-Mail eine Anzeige wegen Kfz-Diebstahls an die Polizei. In diesem E-Mail befand sich auch die Telefonnummer des Vermieters Rainer Koch. Wo ist mein PKW? Was sollte diese Andeutung mit diesem Schrottplatz da hinten? Haben Sie jemand anderes das Auto weggenommen und zum Schrott gebracht und da verkauft? Ich kann Ihnen nur sagen, dass Kerstin Johanna für solche Fragen immer ein guter Ansprechpartner ist. Ja, warum diese Heimlichtuerei? Ist da irgendwo Angst im Hintergrund? Was Verbotenes? Kriminalität? Nein, das ist ein Meisterbetrieb. Kerbholz? Nein, was der Vermieter damit zu tun hat. Und die Polizei war eben hier gewesen. War da? Ja, die war eben hier bei mir und die war auch unfreundlich. Das sind ja Polizisten auch von Beruf aus. Stimmt, ne? Und die haben behauptet, das Fahrzeug war nicht, sei nicht gestohlen. Ja, dann wird es doch wohl so stimmen, ne? Und dann hieß es noch, es sei ein Miet... Nein, ich sollte mal nachgucken, wann wohl die letzte Miete gezahlt worden sei. Ja, da haben die wohl irgendwelche heimlichen Gespräche, sagen wir mal lieber, schnellen Gespräche geführt, hm? Irgendwelche schnellen Gespräche mit Ihnen. Schnellen Gespräche? Ja, ich habe ja Ihre Telefonnummer im Kopf und die habe ich denen weitergegeben. Ja, ist doch wunderbar. Und dann haben die auch bei Ihnen angerufen. Sonst wüssten die ja nicht, was ich denen nicht gesagt habe. Und so viel Pulver haben die wohl nicht genommen, dass sie sich das erträumen können, hm? Ja, vielleicht haben sie auch dieses weiße Pulver genommen. Ich sprach doch gerade davon, dass sie das wahrscheinlich nicht genommen hätten. Doch. Nein. Haben sie denen welches gegeben? Haben sie das verteilt? Haben sie mit denen getroffen? Also, ich schließe das jetzt gar nicht mal aus. Bald darauf erschienen zwei Polizeibeamte. Es waren Mark Findorf und Achim Röttgen. In meiner Wohnung angekommen, verweigerten sie die Aufnahme der Diebstahlsanzeige. Und einer der Polizeibeamten erwähnte, der Wagen sei nicht gestohlen. Ich solle mal überlegen, wie lange ich schon keine Miete mehr bei Herrn Rainer Koch gezahlt hätte. Ich teilte das dem Vermieter Rainer Koch mit, der darüber überhaupt nicht überrascht war. Er hatte sich nämlich längst mit der Polizei abgesprochen. Der Polizist, der nämlich hier in der Wohnung war, der hat sich ein bisschen versprochen. Vielleicht war er ein bisschen aufgeregt von schlechtem Wetter oder so. Das Fahrzeug ist nicht gestohlen. Ich sollte vielleicht mal meine Miete bezahlen. Ja, dann ist doch alles gesagt. Ja, nehmen wir mal an, ich würde die Miete bezahlen mit der nächsten Lieferung. Ja. Wäre dann der PKW wieder da? Wenn der Polizist es doch sagt. Polizist ist ein Beamter. Ja, umso gefährlicher. Die meisten Beamten reagieren ja wohl nicht unbedingt auf das, was Gesetz und Ordnung ist, sondern auf das, was man denen so sagt, wie die sich zu verhalten haben, richtig? Also, wenn ich irgendwie was ein Auto an die Seite gestellt hätte oder was auch immer und ein Beamter geht nicht gegen mich vor, dann gibt es zwei Gründe. Die zwei Gründe? Das erste, er ist ein bisschen taub auf den Ohren, hat das nicht richtig verstanden. Oder das zweite, man kooperiert sehr gut mit ihm. Der Vermieter Rainer Koch hatte per Telefon eingeräumt, dass der Wagen wieder da wäre, wenn die Polizei das so macht. Ich müsse jedoch einen hohen Betrag dafür bezahlen. Dabei fragte ich, wie viel ich denn bezahlen müsste. Der Vermieter Rainer Koch antwortete nur, der Betrag müsse hoch sein. Sie hören jetzt die wichtigsten Ausschnitte aus diesem Telefonat. Wenn ich nehmen wir mal diese sogenannten imaginären Monatsmieten bezahle, ist dann der Wagen wieder da. Wenn die Polizei das so macht, ja. Die Polizei? Polizei ist doch, hat Ihnen doch gesagt, zahlen Sie die Mieten und dann hat irgendwas, kommt dann und dann was. Nein, das hat der Mann nicht gesagt. Der hat nur gesagt, das Fahrzeug ist nicht gestohlen, der Vermieter hat aber ein Vermieterpfandrecht. Dann hat er Ihnen doch alles beantwortet, was Sie hören wollten jetzt. Nein, nicht alles. Ich muss ja nun wissen, ob der Wagen nun geklaut ist oder nicht. Wenn Sie den irgendwo untergestellt haben, im Sinne des Vermieterpfandrechts, ist das was anderes. Aber wenn der Vermieter mir gegenüber bestreitet, zu wissen, wo es sein könnte und er sei im Himmel, dann klingt das nach Diebstahl. So ungefähr. Uli, Kohle auf den Tisch. Wir werden uns da einig. Und aufgrund deiner ganzen Aktion, die du mir verursacht hast, bring reichlich Geld mit. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber das geht nicht, das Auto ist weg. So. Kohle auf den Tisch und dann Polizisten fragen und dann... Polizisten fragen? Ja, die gleiche, der das gesagt hat. War das der Röttgen? Ich nehme an. Wenn jemand von mir Geld haben will, aber ist irgendwie nicht in der Lage zu sagen, was er haben will, dann scheint dieser Herr wohl ein bisschen verwirrt zu sein, so im Geiste. Langfristig verwirrt. Es gibt auch Leute, die landen irgendwo und bekommen dann so Impromen oder sowas, ne? Andere Medikamente. Weil sie irgendwelche Dinge nicht wissen, die eigentlich normale, gesunde Menschen wissen müssten. Ganz besonders dann, wenn sie immer danach fragen. Gibt es einen Betrag, den man hier aufschreiben kann? Oh. Den habe ich aufgeschrieben. Also kein Betrag, keine Überweisung, keine Miete. Hoch muss er sein. Dann ist das Auto wieder da. Dann den Polizisten fragen. Und der Polizist gibt die Antwort. Interessant ist dieses Telefonat. Hat Sie der Kommissar nochmal angerufen? Der Kommissar? Röttger. Röttger? Dr. Röttger? Ja. Dr. Röttger hat er... Er hat auch gesagt, ohne Moos nichts los. Interessant ist auch ganz besonders dieses Telefonat. So, aber jetzt war eine Frage gewesen, Herr Rainer Koch. Diesen Polizisten soll ich fragen, hieß es in einem der Gespräche. Diesen Röttgen, wo das Auto sei. Ja. Diesen Röttgen, was soll der mir denn sagen? Wo das Auto ist. Ach, das ist interessant. Aber es ist Folgendes, den könnte ich ja morgen schon anrufen. Ja, ich habe doch gar nichts bezahlt. Dann sagt er mir das wohl nicht. Nee, dann sagt er nichts. Das wollte ich gerade nur klarstellen. Also, dann sagt er nichts. Kurz darauf rief er wieder an und forderte ein Lösegeld von 10.000 Euro. Dieses Geld sollte ich in einen silbernen Metallkoffer tun. Diesen Geldkoffer sollte ich auf dem Parkplatz des Rainer Koch abstellen, auffällig rückwärts gehen, dreimal Lichthupe machen und schnell abfahren. Dann hätte ich nach 7 Minuten das Ergebnis. Hat er Ihnen einen angerufen? Wer hat denn angerufen? Ein Herr, der sich mit Ihrem Namen ausgegeben hat. Was? Hat sich mit Ihrem Namen ausgegeben. Hat er gemacht, ne? Ja. Hat er auch gesagt, mit dem Koffer voll Geld? Genau. Ja, das wird so sein. Stell es dahin. Auf den Platten? Das sind so Platten. Ja. Ne? Hallo. Danke. Wer ist denn gerade mit 6 befindet? Das weiß ich doch nicht. Und da steht jemand und nimmt den Koffer entgegen. Und dann haben Sie in 10 bis 12 Minuten das Ergebnis. So. Aber er muss mich dann kurz vorher anrufen, unter dieser Nummer. Gibt sich als ein Herr Koch aus, irgendwas mit Himmel, Auto, Platten, Geldkoffer, versteckt, heimlich, welcher Adresse? Heimlich gar nicht. Legen Sie den Koffer dorthin. Nee, da gehen Sie rückwärts zu Ihrem Wagen zurück. Rückwärts. Aber in dem Moment kriege ich einen Anruf. Ach so. Machen Sie den Koffer voll. Ja, hören Sie mal, in dem Koffer könnte wer weiß was drin sein. Geld muss da drin sein. Was ist jetzt wieder los? Ja, ich habe jetzt die Kassette hier. Ja. Diese Geldkassette, aber es ist eine rote, kleine. Nein, es muss ein silberner Koffer sein. Ach, ich habe roten. Normalerweise Werkzeuge reinkommen. Ich hatte hier zu Hause noch einen roten liegen, so einen kleinen, so eine Abschließkassette. Nein, Silber. Derjenige ist auf diesen silbernen Koffer fixiert. Wenn der da steht, gibt er mir Bescheid. Musst du jetzt schon genau zuhören. Nicht jetzt wieder was anderes machen, ne? Und dann meldest dich nochmal. Es gibt da noch einen Fehler im System. Ja, hast du es hingestellt? Und ich bin noch gar nicht losgefahren. Nehmen Sie auch russisches Geld? Ja, stell es dahin und geh rückwärts wieder zu deinem Auto. Okay? Darf es auch russisches Geld sein? Bitte? Darf es auch russisches Geld sein? Also, ein Metallkoffer, den kriegst du im ganz normalen Baumarkt. Den packst du voll Geld. Russisches? Ich habe irgendwo noch ein paar russische Scheine liegen. Also, und dann? Dann fährst du zur Danziger hin. Danke. Machst zweimal Lichthupe, fahrt Richtung Danziger Inn, also nicht wieder Richtung raus, sondern innen. Zweimal Lichthupe. Gehst dann zu deiner früheren Box hin und legst das Geld auf diese, das sind so Pflastersteine, so 50 mal 60er Steine. Und gehst rückwärts zu deinem LKW wieder zurück. Ich war eben noch Heinrichstraße, dachte ich. Ich wäre eben zur Heinrichstraße hingefahren. Danziger, da liegen die Steine auch. Ach, diese Waschbetonplatten. Waschbetonplatten, ja, das weiß genau. Ich wäre zur zur Heinrichstraße gefahren. Da sind ja keine Waschbetonplatten. Aber da liegen wohl auch Bodenplatten, ne? Alles voll. Also Danziger. Ja. Danziger und gehst rückwärts, das ist ganz wichtig, also auffällig rückwärts gehen. Dann war es mein Spezi, dass du es bist. So, widerlich so wahrscheinlich, ne? Uli, und dann möchte ich dich nicht mehr sehen. Ein Metallkoffer. Einen Metallkoffer. Packst du voll Kohle. Du hast genug da liegen, hast du mir doch selbst gesagt. Ja, ich habe noch 200 Euro. Alles da rein. Und dann hast du innerhalb von 7 Minuten das Ergebnis. Also eine bessere Zusage kann ich dir nicht mehr machen. Guck an. Was? Guck an, sagte ich nur gerade. Ja. Aber es ist jetzt 16.07 Uhr. Ja. Ich kann doch nicht jetzt in der Zeit plötzlich noch einen Metallkoffer suchen. Ich habe meinen Netzen erst aufbrechen müssen. Bei Hornbach gibt es die. Bei Hornbach, 999. Leg alles dahin, mach die dreimalige Lichthupe und geh rückwärts zu deinem LKW wieder hin. Und fahr dann geradeaus und dreh am besten nicht wieder. So, Danziger Straße, Metallkoffer, voll Geld, heißt ja gar nicht, dass da viel drin sein muss. Nee, da reichen 10.000. 10.000. Habe ich gerade richtig gehört. Ja, oder was du verdarfst. Du hast ja Geld genug. So, dann rückwärts, auffällig rückwärts. Ja. Aha. Ja, wenn das alles so kompliziert und schwierig ist, dann sollte ich vielleicht noch über eine Uhrzeit sprechen. Nee, du kannst kommen, wann du willst. Ach so, dann darf es auch etwas später werden. Genau. Und wenn du dann nicht in 7 Minuten das Ergebnis hast, dann rufst du mich nochmal an. Ah ja, weiß ich Bescheid. Prima. Ich bekomme gerade wieder einen Anruf. Jo, mach deine Geschäfte, mach ordentlich Geld. Pack ordentlich ein und tschüss. Ja. Jetzt wieder. Ja, das funktioniert doch gar nicht. Hast du es dahin gebracht? Das funktioniert, wenn ich da die Lichthupe gehe und abfahre, dann habe ich doch gar kein Ergebnis nach 7 Minuten. Dann bin ich doch weg. Das ist egal. Der Koffer wird sofort da abgeholt. Hast du ihn jetzt dahingestellt oder nicht? Ich war noch gar nicht bei Hornbach. Ja, das ist es. Schwach. Also, ruf jetzt nur noch an, wenn das jetzt klar ist. Pack alles rein. Lichthupe, in welche Richtung denn? Richtung Danziger, also nicht wieder oben zur Hauptstraße Detmolder, sondern du fährst ja in die Danziger rein. Von der Detmolder aus? Von der Detmolder. Und dann bleibst du auf der rechten Seite stehen. Dann machst du die Lichthupe dreimal. Aber jetzt, nachdem du rückwärts zum LKW gegangen bist. Ach so, wenn ich das hingestellt habe, ach hinterher. Ich muss erst das da hinstellen, auf die Platten, auf die Waschbetonplatten. Richtig, hinter dem rückwärts zurück und dann dreimal Lichthupe und dann ganz schnell wegfahren. Kannst du meinetwegen die Reifen quietschen lassen, das ist mir egal. Ja, aber jetzt mach mal. Der steht da schon auf Abruf, der wartet. Da habe ich doch nicht nach 7 Minuten ein Ergebnis, wenn ich wegfahre, das passt doch nicht. Doch. Ja, wenn ich doch irgendwo hinfahre. Wenn du mich da hinstellst, in dem Moment werde ich angerufen. Verstehst du? Aber das Ergebnis verstehe ich nicht. Das Ergebnis kommt. Ja, aber ich fahre doch ab, dann weiß ich doch gar nicht, ob ich nach 7 Minuten ein Ergebnis habe. Doch, das Ergebnis kriegst du. So, mach jetzt zu. Wohin kriegen wir das Ergebnis? Umgehend, auf 200.000. Seh zu. Aha. Was willst du jetzt? Hast du den Koffer da stehen? Ja. Okay. Alles klar. Will ich mein Auto wieder haben? Ja. Ich telefoniere. Ich bin jetzt erreichbar. Tschüss. Das war jetzt die zweite Verarschung. Da lag kein Geld drin. Da lag keins drin. Nee. Und ein dummer Spruch. Sowas brauchen wir nicht. Ja, ich dachte, das Auto ist dann wieder da. Nee. Du musst nicht so laut denken. Geld muss mal auf den Tisch. Sag mal, das ist die Aktion, die kostet, ich bin nur am Telefonieren. Ja, der Koffer steht hier, aber ist nichts drin. Wo drin? Im Koffer. Ist nichts im Koffer drin? Nee. War der Koffer leer? Ach Mensch, Bulli. Hau das Geld da rein. Du hast hier noch. Du hast jahrelang keine Miete bezahlt. Du musst in Geld schwimmen. Ich habe jahrelang keine Miete zu Hause bezahlt? Nee. Hat das die... So, ich hab ein Gespräch auf der Leitung. Mach's gut. Bist du da? Herr Koch. Ja? Ich krieg die 10.000 nicht zusammen. Warum denn nicht? Du hast doch Kohle genug. Die Bank hat schon zu. Dann leg das, was du hast, dahin. Also halb voll nur. Ich hab nicht das Geld für den Koffer. Ja. Uli, dann willst du Wunder erwarten? Ja. Ein bisschen musst du dich auch schon bewegen. Also ein bisschen habe ich hier liegen. Also am Mittwoch bin ich beim Röttger am Kesselbrink. Dann zeigen wir dich an. Du täuschst eine Straftat vor. Und die sind ganz scharf hinter dir her. Ich sage es dir nur. Die wollen von mir eine Aussage haben. Und du willst mir keinen Koffer hinlegen, den du noch nicht mal bezahlen kannst. Du willst die Miete nicht bezahlen, du willst mich nur ärgern. Und machst meine Schilder kaputt. Ich habe niemals ein Schild kaputt gemacht. Doch, bist du bei gesehen worden. Und das ist das Nächste, wo ich dir einen einstiele. Wenn du jetzt noch einmal was kaputt machen solltest, ne, dann nehme ich das mit am Mittwoch. Ist jetzt Fall. Ist die Schleifhexe wieder da? Schleifhexe? Rollwagen und Sackkarre. Alles neu kaufen müssen. Alles weg. War weg. Ich hab's nicht genommen. Bulli, leg jetzt Geld hin. Fahr zur Kasse hin, zieh mal ein bisschen Geld. Du hast so lange keine Miete für deine Wohnung bezahlt, du musst in Geld schwimmen. So, mach's gut. Bulli, was ist jetzt wieder los? Guck mal, wir machen das bis am Morgen mit dem Auto. Was? Wir machen das bis am Morgen mit dem Auto. Warum denn das jetzt? Also ist das Geld denn morgen da? Das Geld, das... Wie viel sollten das sein? Ein Koffer voll. Bin ich ein Millionär? Sicher. Uli, ich bin im Gespräch hier, ne? Pack es in den Koffer, stell es dahin und dann geht das ab, ne? Und mach nicht so ein Ding jetzt mehr. Wo ist das Auto? Das Auto ist im Himmel. Ne? Ach so. Frag doch den Röttgen mal, den Kommissar, beim Kesselbrink. Der Kesselbrink ist mir zu dubios, da rufe ich nicht mehr an. Ja, das sind nette Polizisten. Muss nur aufpassen, dass sie dich nicht gleich einlochen. Die sind sehr brastig auf dich. Fünf Dienstaufsichtsbeschwerden, wie kannst du sowas machen? Kommt doch einer mehr dazu. Dein LKW haben sie eingescannt, ist in der Fahndungsliste. Als verkehrsunsicher. Brauchst du gar nicht mehr mit losfahren. Würde ich dir nicht empfehlen. Vortäuschen einer Straftat. Immer du kommt steigerst dich jeden Tag. Kommt da was zu? Ach. So, ich bin hier im Gespräch. Mach's gut, ne? Ich schlage vor. Heimliche Autolackierungen, heimliches Ein- und Ausladen von nebulösen Waren, Geschäften. Hier und da und dort immer die gleichen Aussagen. Immer die was gleichen für, Sachen ein- und ausladen? Dein Auto oder was? Geheime Sachen, die niemand sehen darf. Die darauf hindeuten, dass Leute, deren Eigentum abhanden gekommen ist, gar nicht wissen, dass deren Eigentum plötzlich in irgendwelchen Garagen verschwinden. Ja. Um sich von dort aus sicher über bekannte Wege ins Ausland oder auf Übersee zu verschiffen. Ja, richtig. Heimlich? Internationales Transfergeschäft. Ja. Ist offiziell angemeldet. Ja. Und was hast du jetzt wieder zu Scheiß? Auf jeden Fall hat der mich angerufen. Das ist richtig. Und er wollte wissen, ob ich den Waren hätte. Ja. Ich sage, Herr Haubrock, der Röttger von Kesselbrink hat das Verfahren schon eingestiehlt. Er hat mich zu einer Anzeige mehr oder weniger ermuntert, weil Sie eine Straftat vorgetäuscht haben. Wenn die Polizei das so macht, ja. Ja. Wenn die Polizei das so macht, ja, dann ist der Wagen wieder da. Ja, aber was habe ich denn mit der Polizei und deren Geschäfte zu tun? Denken Sie mal an die 7 Minuten. Das ist ein bisschen wenig zum Nachdenken. Es hätten vielleicht 7 Monate sein sollen. Für 7 Monate hätte man sagen können, das kostet 10.000 Euro. Aber nicht für 7 Minuten. Das Ergebnis hätte nach 7 Minuten da sein sollen. Aber das Ergebnis haben Sie doch gar nie abgewartet. Ja, dann stand es wahrscheinlich... Sie wissen heute noch nicht, was das Ergebnis war. Doch, Sie haben es jedenfalls angedeutet. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, und der Röttgen, der ist auch aus dem Vor jetzt, oder wie geht das? Oder haben Sie den auch nochmal? Ich weiß nicht, Sie haben ja die CD gehört. Wenn die Polizei das so macht, ja, hieß es da auf der Aufnahme. Ist dann der Wagen wieder da? Ne? Wenn die Polizei das so macht, ja, hieß die Antwort dabei. Mhm. Und jetzt weiß ich ja nicht, was der Mann wusste, was nicht. Nur sollte man schon eine Anzeige aufnehmen, auch wenn jetzt nicht gerade stehenden Fußes die Papiere vorliegen. Man kann das ja mal aufnehmen. Aber die hatten mit Ihnen ja auch telefoniert, sonst hätten die keine Einzelheiten gewusst. Ja klar, wir telefonieren ja regelmäßig. Also keine 7 Minuten, kein Ergebnis, kein Geld. Ja, 7 Minuten hatte nicht abgewartet, Ergebnis wäre da gewesen, Geld war nicht da. Ja, wer legt denn auch 10.000 Euro auf irgendwelche Waschbetonplatten? Jo, du. Ich heiße nicht du. Du legst keinen Wert auf deinen Wagen und das nehme ich jetzt daraus zur Kenntnis. Warum haben Sie eigentlich Angst zuzugeben, dass Sie den da weggeholt haben heimlich? Ich habe den da nicht weggeholt. Natürlich nicht selber, der Kranwagen war das. Ich könnte mir vorstellen, nach langem Nachdenken, ne, verstehen Sie, was ich meine? Und 10.000... für so ein wertvolles Fahrzeug, das sollte es Ihnen wert sein. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Wann kriege ich die 10 Mille? 10 Mille? Ja. Und dafür kriege ich mein Auto wieder. Ist mein Wagen noch heile? Ja. Ich meine den Renault Spaß. Ja. Der ist noch heile? Ja. Wo soll ich jetzt 10.000 Mark herkriegen? Mir ist das egal, kannst du auch 10.000 Euro geben. Das wäre aber entsprechend ein bisschen mehr, ne? Ja, was willst du geben jetzt? Das war die letzte Chance jetzt für dich. Nein. Ich gebe kein Geld. Ich will mein Auto ohne Geld haben. Was für ein Ergebnis das sein sollte, ist leicht zu verstehen. Ich hatte schließlich gefragt, wie viel Geld ich bezahlen müsste, damit der Wagen wieder da ist. Der Vermieter antwortete, ich hätte einen hohen Geldbetrag zu bezahlen und ich müsse reichlich Geld mitbringen. Und wenn die Polizei das so macht, dann ist der Wagen wieder da. Das wäre das Ergebnis gewesen. Der Wagen wäre wieder da. Dass der Rainer Koch genau wissen konnte, dass der Wagen gestohlen war, lässt sich daraus erkennen, dass der Rainer Koch die genaue Zeit auf die Minute genau angeben konnte, wann das Ergebnis da gewesen wäre, wenn ich das benannte Lösegeld von 10.000 Euro bezahlt hätte. Dann haben sie in 10 bis 12 Minuten das Ergebnis... oder später. Und nach 7 Minuten kommt das Ergebnis. In diesen Telefonaten erwähnte der Rainer Koch auch, dass ich zu Hause Wohnungsmietschulden hätte. Ich wäre mit genau 3 Monatsmieten im Rückstand. 3 Monatsmieten je 500 Euro machen genau 1.500 Euro. So, was gibt es jetzt? Ja. Hör mit deinem blöden Auto auf, zeig dich lieber selbst mal an zur Abwechslung, sonst mache ich es. Was ist jetzt eigentlich mit dem Lösegeld? Strafbefreiende Selbstanzeige würde ich für Sie vorschlagen. Was ist denn eigentlich mit dem Lösegeld? Ich habe jetzt hier ein bisschen Geld, weil ich eine Tour hatte. Ne? Ja. Habe ich Ihnen mehrfach gesagt, Koffer soll da hingelegt werden, nichts ist passiert. Ja, ich nur kann die Leute, es mir die ja auch, verarschen wollen. Ich kann es mir ja auch nicht aus den Eingeweiden schneiden, ne? Man muss erst Geld verdienen. Du hast so lange keine Miete bezahlt. Du hast so viel Geld. Hast du selbst gesagt, du würdest jetzt nicht frühstücken und die Kohle liege hier auf dem Tisch. Ja. Du schwimmst im Geld, das weiß ich definitiv. So. Ganz hoch. Wer keine Miete bezahlt, wer weder Wohnungsmiete noch sonstige Mieten bezahlt, der hat Geld genug. Das ist richtig. Darf ich mal eine Frage stellen? Woher stammt denn diese Information an Sie, dass ich keine Wohnungsmiete bezahlen würde? Hat das hier jemand aus dem Hause erzählt? Ja, da sicher. Sie sind so weit im Rückstand... Andreas Matwig. Ach, wer das erzählt hat. Sie wollen immer Namen wissen. Sie haben doch den Kontakt zu Matwig. Zu denen, nicht wahr? Letztendlich habe ich eine Kontoprüfung bei Ihnen vorgenommen. Es sieht desolater aus. Sie haben das ganze Bargeld, haben Sie ja selbst gesagt, zu Hause. Allerdings, aber doch nicht so, dass ich die Miete nicht bezahlt hätte. Sie haben so viel Miete nicht bezahlt, dass man sie ultimativ nicht fristlos rausschmeißen kann. Mehr und nicht weniger. Das also Sie sind permanent gleichmäßig 3 Monate im Rückstand. So. Hat das der Matwig oder die Frau Dehn gesagt? Oder Frau Jöllenbeck oder wer? Ach Mensch. Verraten Sie doch mal die Leute, die Sie selbst hinters Licht führen. Hinters Licht führt mich keiner. Keiner? Den Koffer solltest du da abstellen, nix hast du gemacht. Hättest du noch niemals Geld für den Koffer. Was hat denn die Anita Rupfus gesagt, wann ich hier raus müsste? Ja, du würdest jetzt relativ tief in der Kreide stehen. So hat sie sich ausgedrückt. Mit einigen Monatswien, also mehr als 3. Stimmt das denn? Nein, das Sozialamt hat er bezahlt. Und ja. Ich habe auch nachbezahlt. Nachbezahlt, aber irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt musst du mal mehr als 3 Monatswien im Rückstand gestanden haben. Richtig? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Sie meldet sich ja nicht immer bei mir. Ich habe sie zwar angeschrieben, ob sie Bargeld annehmen kann, und dann habe ich sie bringen müssen, damit sie überhaupt nahm, und ich merkte schon, sie wollte, dass ich in Verzug komme. Ja, klar. Das ist Arglistigkeit. Nee, das ist doch eine ganz legale Sache. Die wollen dich da raus haben. Auf kurz oder lang gehst du da auch raus. Weiß ich nichts von. Ja, natürlich. Weiß ich nichts von. Das ist nicht so einfach. Nee, das ist nicht einfach, aber ganz einfach, wenn du mit deinen Mieten in Verzug kommst. Das ist das Einfachste. Nee, aber ich werde das bei Gericht wohl so angeben müssen. Deswegen rufe ich ja an, wie Sie wohl hier zu meiner Vermieterin stehen. Sehr gut. Was wollen Sie denn da angeben? Bestes Verhältnis. Und Frau Gisela Jöllenbeck? Das ist wohl eine gute Bekannte geworden. Ja, natürlich. Das sind alles sehr gute. Dank Ihrer Vergangenheit hat man sich da in der Vergangenheit sehr gut verstanden, ne? Aha. Andreas Matwig. Herr Matwig, natürlich. Simone Dehn. Ja, die habe ich erst 3-mal getroffen. Elke Kunikowski. So, was ist mit der? Die macht doch die Buchhaltung für den Clemens Hausverwaltung. Ja, die Verwaltung. Die hat doch gar nichts mit mir zu tun. Ach so. Noch nicht? Ja, ich dachte, man trifft sich so. Nee. Das ist ja nur, wenn nachher mal Zahlungsprobleme auftreten oder was, ne? Ich habe meine Kaution schon geleistet und wir warten jetzt darauf, dass Sie endlich ausziehen. Sie haben die Kaution doch wohl nicht für meine Wohnung geleistet. Ja, sicher. So. Ach so. Das ist Ihnen doch bekannt, dass die Hausgemeinschaft Sie lieber von hinten sieht. Die Hausgemeinschaft ist eine Menge der Bewohner, zu der auch ich zähle. Ja, aber Sie sind der einzige Sonderling dazwischen, ne? Ja, viele intelligente Menschen gibt's nicht auf der Welt. Das ist auch jetzt vorbei. Mein erklärtes Ziel ist, dass du aus der Nesselstraße notfalls mit den Füßen nach vorn rausgetragen wirst. Einige Monate später fing der Vermieter Rainer Koch an, per Telefon mir Angst damit zu machen, weil ein anderer Polmann in Brakel einen Kopfschuss bekommen hatte. In einem weiteren Telefonat wurde er deutlicher. Pohlmann, Brakel, Kopfschuss. Das hätte wohl ein Schuss für mich sein können. Ziegenberg, der ist tot. Der ist auch verschwunden. Aha. Kopfschuss. Ach so. Und wenn Sie jetzt noch die Zentimeterangabe wissen, aus welcher Entfernung Durchmesser des Projekts... an der Stirn, Eintritt hinterm Ohr. Rechts. Ach so. Waren Sie dabei, als der Schuss losging? Haben Sie den Knall mitgehört? Rechts, hinten. Nach links vorne. Aha. Am Computer hat er gesessen. Jäger ist er. Jäger? Ja. Passiert mir sowas auch noch? Als Jäger musste er ins Gras beißen. Ach so, er hat irgendwas herausfinden wollen. Wer weiß, wer... Er war auf der Fahndung. Hat's nicht weit gepackt. Dann wurde er leider liquidiert. Bumm. Und das ganze Gehirn ist an dem Monitor so runtergeflossen. Hä? Wieso, wie man das so in dem Video, in den schrecklichen Dingern da so sieht? Wissen Sie, wie der in Brakel hieß? In Brakel, wer? Der Tote. Der jetzt erschossen worden ist? Der Ermordete. Pohlmann. Köstrina, Köstrina. War ein kleiner Irrtum. Pohlmann hieß er. Polygonat. Das ist doch Mist. Was ist denn hier? Herr Pohlmann. 2018-743. Ihr Namenskollege wurde leider umgebracht. Da wohnt der Kranzmann? Pohlmann hieß der. Auch ein kleines Versehen gewesen. Pohlmann Brack. Kopfschuss. Kopfschuss. Siegenbergstraße, Kopfschuss. Oder andere Straßen. Es gibt ja auch ferne Häuser, es gibt ja auch Freunde und Bekannte. Und irgendwo ist vielleicht auch ein Renault Spars noch abgestellt. Vielleicht sind ja bloß noch die Achsen über und der Rest ist... Ein Herr Pohlmann ist ja erschossen worden im Brakel, ne? Ein Herr Pohlmann ist da erschossen worden? Was hat der Mann denn gemacht? Der war ähnlich wie Sie. Ja, was war denn ähnlich? War er klug und hatte... Ja, nur er war zu klug. Er hatte dann Kopfschmerzen. Er kriegt den Kopfschuss. Ach so, aber wenn man einen Kopfschuss bekäme, dann wäre doch der Tod schneller, als dass der Schmerz irgendwo ankäme, oder nicht? Und man weiß bis heute nicht, warum. Man weiß nur, dass er Pohlmann heißt. Es ist ein... Ob es denn wohl eine Verwechslung war? Ein Bedrohlichkeitsvergleich. Also Sie können sich gerne bei der Kripo mal melden. Ja, hatte ich bereits. Ein Schuss für Sie, oder? Vielleicht kommt er irgendwann. Ich habe mein Testament gemacht. Ja, ich dachte schon, wenn man Rainer Koch kennt, nimm doch mal schnell die Unterlagen und füll mal alles aus. Ich kann euch da mal nachgucken, ob jede Zeile auch nicht ausgelassen ist. Also die Reihenfolge der Gäste, die bei meiner Trauerfeier und so, welche Musik gespielt wird, das sind alles solche Sachen. Ich kann den Aktenordner nochmal runterholen und kontrollieren. Was passiert mir, wenn es mal soweit ist? Wenn man tot geht, merkt man es nicht, heißt es. Genau. Aber was passiert dann mit meinen LKWs? Mit meinem vielen Geld? Ja, da würde ich mir auch schon mal so ein paar Gedanken machen, ne? Was kostet eigentlich so ein Schuss? Ich meine nicht das Projektil und oder die Pulverfüllung, sondern das Geld, das derjenige, der also, Habens... Das da müssten Sie sich bei der Mordkommission in Holzminde melden. Oder Höxter bearbeitet das auch. Wie bitte? Holz? Holzminden. Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die erschießt Leute. Nee, die bearbeiten den Fall. Ach so, nein, ich meinte ja was anderes. Sie sind doch aus der Branche. Entferntermaßen vielleicht. Was kostet es, wenn ich sage, dieser Mann muss innerhalb eines Monats irgendwann plötzlich nicht mehr da sein? Das kommt auf den Fall an. Ich begriff genau, dass das eine Morddrohung sein sollte. Welchen Zweck diese Morddrohungen hatten, konnte ich in einem weiteren Telefonat erkennen. Wieder rief mich der Vermieter Rainer Koch an und forderte ein Lösegeld von 7.500 Euro. Er legte gleich wieder auf. Ich rief zurück und stellte ihn zur Rede. Wenige Tage vorher hatte er bereits mit meiner Ermordung gedroht und ich musste ja wissen, was mir passiert, wenn ich die 7.500 Euro nicht bezahle. Die Briefe sind abgeschickt. Wir machen jetzt keine Spiele mehr. Ja. Geht das klar oder nicht? Ich habe kein Geld. Ja, dann würde ich sagen, 7.000? Wer kein Geld hat, kann auch keine Forderungen stellen. Und wer Forderungen stellt, der sollte Geld haben. Also es ist immer das gleiche Spiel. Die Briefe sind abgeschickt, junger Mann. Wenn man tot geht, merkt man es nicht, heißt es doch. Da würde ich nachher nichts mehr für bezahlen wollen. Herr Pohlmann, es wird immer enger für Sie. Ja, handeln Sie. Ich mag die Enge. Warum haben Sie eben aufgelegt? Es sieht nicht gut aus. Nun, Ihre Leute, die Sie da angezeigt haben und alles Mögliche unternommen haben, werden leicht ungeduldig. Ich kann Sie kaum noch im Zaum halten. Die Antwort kam, wenn ich das Lösegeld von 7.500 Euro nicht bezahle, dann sehen wir uns vielleicht irgendwann einmal wieder, aber nicht auf dieser Welt. Also, es gibt keine 7.000 Euro, es gibt auch keine 700 Euro, es gibt auch keine 7 Euro. Nein, doch, 7 Euro würde ich geben, doch. Ja, Herr Pohlmann, mehr wie Sie darauf hinweisen, kann ich nicht, ne? Jetzt müssen wir abwarten. Wer sind die Leute? Kommen die über die Grenze? Kommen die über die Grenze? Herr Pohlmann, ich kann ganz wenig mehr für Sie machen. Das war nochmal eine Möglichkeit. Sie sind eigentlich ein liebenswerter Mensch, aber sehr unvernünftig. Sehe ich nicht so. Manchmal ist die Vernunft genau das, was andere Leute an mir nicht leiden können. Dass ich mir die Wahrheit sage. Das ist doch vernünftig. Sie hätten jetzt sich sehr gut aus dieser Sache rauskaufen können. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich in Schwierigkeiten bin. Warum soll ich Geld für etwas geben? Mich hat noch keiner angespuckt in den letzten 3 Jahren. Nee, das kommt auch nicht mehr. In den letzten 3 Jahren? Ja, die letzten 3 Jahre kommen nicht mehr. Da haben Sie jetzt wieder recht. Die sind vergangen, die letzten 3 Jahre. Herr Pohlmann, ich würde mal sagen, das war unser letztes Gespräch, ne? So, dann ist das also unser letztes Telefongespräch. Herr Pohlmann, es tut mir leid, Sie haben jetzt eine miese Stimmung, Sie haben jetzt Angst bekommen, Sie werden vielleicht erschossen, weil das Geld nicht gekommen ist. Also ich habe jetzt ich versucht, sag es nicht zu direkt, retten. Ich, zu retten? Sie haben es nicht wahrnehmen wollen und ich akzeptiere das. Ja, dann gibt's einen Vielleicht Punkt. Sehen wir uns irgendwann mal wieder. Aber nicht auf dieser Welt. Weiß ich nicht. Es gibt keine andere Welt. Es gibt kein Himmelreich. Kein Teufelreich. Alles klar. Aber Sie können sich mal wieder melden, wenn Sie Geld für mich haben. Und legen Sie es nicht als Erpressung aus, sondern als Hilfe. Für wen ist das Geld? Für wen sind diese 7.000 noch was? Für wichtige Leute. So, und wenn Sie das nicht rüberleisten, haben Sie ein Problem. Nee. Problem das haben Sie. Sind Sie dran, weil Sie den Leuten was eingebrockt haben und das Geschäft war nicht einwandfrei. Nein. Das Auto sollte verkauft werden, das hätte ich für ein paar Tausender weggegeben. Ich weiß nicht, was dieser Quatsch mit diesen 7.000 Euro soll. Ist das Portemonnaie wieder so klein bei Ihnen? Ich dachte, das funktioniert alles mit Ihren Geschäften. Herr Pohlmann, Sie haben nicht richtig verstanden, ne? Das ist kein Geld für mich. Wenn Sie Kontakte zu solchen Leuten haben, weiß ich auch, warum Sie bei Fuhrmann arbeiten und wie Sie auf diese Betäubungsmittel gekommen sind. Ist wo, auch ein richtiger wo bin Lohn. Ich drauf? Betäubungsmittel. Mhm. Ist auch ein Markt. Genau diese Stoffe nämlich. Wenn einer mal nicht aufschreien soll, wenn er ins Auto gezerrt wird, nimmt man so ein Taschentuch. Dann kommen Fuhrmanns oder welche Firma auch immer dahinter steckt. Tropft man dann da rein, dann zappelt er nicht mehr. Lohmann steckt dahinter. Fuhrmann, Lohmann. Rauscher. Ja, ich würde die mal anschreiben. Kennen Sie Herrn Koch? Natürlich waren das mafiöse Praktiken. Und ich erkannte, dass der Vermieter Rainer Koch kriminelle Praktiken der Russenmafia ausübte, um auf diese Weise an Bargeld zu gelangen. Ich wollte das testen und kam deswegen extra auf das Thema Russenmafia. Darauf entgegnete der Vermieter Rainer Koch: Wir sind überall, und ich wusste, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Wer ist das überhaupt? Ist das der mit dieser Halbklasse da? Vielleicht. Der ist zu jung. Die Russenmafia hat ja auch bei Appelhans was ausprobiert, ne? Appelhans ja. Bekannt? Wir sind überall. Appelhans bekannt? Detmoller Straße? Ja. Gibt's nicht mehr. Gibt's, er hat wohl anderswo einen Laden aufmachen wollen. Dann waren okay. Da irgendwelche russischen Leutchen an der Kasse am Rechnen und hab mich gewundert, was machen die denn da? Normalerweise sitzt die Kassiererin an der Kasse und nicht dieser bösartige Russe. Wann sind Russen bösartig? Ich habe ihn gefragt, machen Sie auch das Geschäft? Das müssen Sie nicht wissen. Die Antwort. Das war eine böse Antwort. Sagt man so nicht. Sie haben doch wohl nichts gegen Russen. Nicht nachdenken. Wann werde ich von Ihren Freunden erschossen? Haben Sie meine Nummer auf dem Display gehabt eben? Ich habe hier kein Display. Stellen Sie mir die Leute mal vor, wenn die kommen. die mich dann... Die werden Sie gar nicht mehr sehen. Die werde ich nicht sehen? Nein, es geht schnell. Ich habe auch diese 7.500 Euro nicht bezahlt. Nach einigen Tagen folgten weitere Telefonate und der Vermieter Rainer Koch gab am Telefon offen zu, dass ich die Chance gehabt hätte, meine Privatunterlagen aus dem leergestohlenen Ökotech-Parklager zurückzuerhalten, wenn ich das Lösegeld gezahlt hätte. War übrigens der Tag, an dem Sie auch davon sprachen, sonst hängt er am Kran und wird angeliefert. Sie haben ihn ja nicht angeliefert. Naja, nicht bei mir. Nicht bei mir angeliefert, ne? Ein bisschen anders, zwischengelagert, denke ich mir. Und dann habe ich Sie mal zwischendurch gefragt, ob der Wagen noch heile ist. Da haben Sie ja gesagt. Ja nun, Bulli, du solltest Geld fürs Nachdenken, also es kam ja nichts. Ja, mehr goldene Brücken können wir dir gar nicht mehr bauen. Ich habe an dem Zeitpunkt natürlich nicht ahnen können, dass für diese 10.000 Euro nicht allein der Renault Espace, sondern auch irgendetwas aus dem Ökotech-Park mit in der Sammlung des slowenischen LKWs, der wohl enthalten sein sollte. Also ich stelle mir so vor, da ist für irgendwo ein LKW, der geht nach Slowenien, oder ich kaufe den LKW mit dem, was drin ist, für 10.000 Euro. Und wenn ich dann die 10.000 Euro hingelegt hätte, dann hätten sie nicht nachgedacht, dann hätte ich einfach hier bekommen einen Termin, da steht ein LKW, da ist innen drin, oder jedenfalls die Lagerware, einiges davon, und der Renault Espace wäre entweder auch drin gewesen, oder der stände irgendwo bei einer geheimen Adresse. Ja, du weißt eigentlich alles. Du hast nur nichts gemacht daraus. Ja, was soll ich, woher soll ich 10.000 Euro nehmen? Nehmen wir mal an, die ganzen Waren hätte ich Kredite ja nicht. Kredite nehmen. Bitte? Kredite. Du bist doch ein solventer Geschäftsmann, nee, der nicht dumm ist. Dumm bin ich ja nur. In diesem Telefonat fragte ich den Vermieter Rainer Koch, vielleicht sind Sie in Ihrem dunklen Geschäft noch nicht erfahren genug. Da antwortete er, leider machen wir das schon zu lange. Sie müssen haarklein beweisen, Sie müssen mir auch beweisen, dass ich irgendwas gestohlen habe. Das können Sie gar nicht. Wenn einer sagt, ich kann mal nachdenken, ja, und der Wagen ist im Himmel, wenn dann ist das eine Mitwisserschaft. Ich habe aber nicht nachgedacht, also kann ich es nicht wissen. Ach, guck. Ich bin mir Nein, da nicht Sie so haben, sicher. Sie haben mehrere Fehler gemacht. Sie waren eigentlich auf dem besten Weg. Sie hätten wieder legalisieren können. Aber Sie haben es eben nicht gemacht. Vielleicht wie ich es sind Ihnen gesagt Sie habe. In Ihrem dunklen Geschäft auch nicht erfahren genug. Leider machen wir das schon zu lange. Bei Ihnen, da wollte ich es auf einem kleinen Postweg machen. Sie sollten wirklich nur eben das abgeben und dann wäre das alles in Ordnung gegangen. Der kleine Weg? Ja. Und der große Weg steht mir noch bevor. Den haben Sie jetzt eingeschlagen. Sie wollen ja gegen Staatsanwälte, Sie wollen gegen Polizisten, Sie wollen gegen Kaufleute, Sie wollen gegen alle, wollen Sie vorgehen. Man versteht uns. Sie brauchen kein Russisch kennen. Das habe ich anders gesagt. Wir sprechen Russisch. Ja. Man versteht uns. Welches Amt soll was gegen mich haben, der redlich und ehrlich seine Steuern zahlt? Mal nur so ein Beispiel. Welches Oder Amt? Noch anders gefragt, welches Amt soll Sie fördern, der ja überhaupt keine Mühe mag, im Gegenteil, der noch Schulden zum Beispiel beim Finanzamt hat? Ich habe da keine Schulden. Sie sind doch geschätzt worden, Sie sollen doch da wie... Ja, das ist doch eine andere Sache, die schätzen doch gerne, wenn sie Spaß dran haben. Ja, aber das müssen sie bezahlen, wenn sie nicht keinen Gegenbeweis antreten können. Ja, dabei bin ich, ja. Aber bloß diese Beweise sind sehr aufwendig, ne? Weil damals die Polizisten genau das Gegenteil getan hatten, ja, als das, was sie eigentlich getan haben müssten. Richtig. So ist doch kein aus. Problem. Ja, und dementsprechend betrachte ich das auch nicht als Schulden. Doch, das ist eine Forderung, die man gegen sie hat. Zur Zeit. So. Ja, aber und die wenn lässt ich jetzt sich aufrechnen. Wenn ich jetzt in den Knast gehe, dann in dem Moment zahle ich ja keine Steuern mehr. Welcher Staat soll denn die letzten wenigen Leute, die noch anständig und viel Steuern zahlen, in den Knast schicken? Haben Sie das alles überlegt? In diesem Telefonat erwähnte der Rainer Koch eine offene Summe von 6.000 Euro, die ich noch an den Rechtsanwalt Gordon Frohne zu zahlen hätte. Woher der Rainer Koch diesen Betrag so genau kennen konnte, ist naheliegend. Herr Koch und Herr Frohne haben sich mittlerweile angefreundet und scheinen wohl zusammen gute Geschäfte zu machen. Durch diese genauen Zahlungsangaben hat der Vermieter Rainer Koch sich selbst und seine Kunden verraten. Es war anfangs davon gesprochen worden, dass drei Wohnungsmieten offen sein würden. Drei Wohnungsmieten machen 1.500 Euro. 6.000 Euro und 1.500 Euro machen genau 7.500 Euro. Dann suchen Sie sich einen gescheiten Anwalt oder machen Sie es selbst. Ich habe schon seit Jahren keinen eigenen Anwalt mehr. Können Sie dann vor Gericht ja so angeben. Nur ist alles natürlich letztendlich sehr, sehr durchsichtig. Ja, was habe ich denn mit Ihrem Frohne zu tun? Müssen Sie selber mal nachdenken. Ich brauche das nicht mehr erzählen. Das müssen Sie mir mal erklären, was ich mit Ihrem Herrn Frohne zu tun habe. Ja, weil Sie da 6.000 Euro noch offen haben, wollen Sie sich von mir noch holen jetzt oder was? Sollten Sie vielleicht mal Ihre eigenen Gespräche mitschneiden und anhören, was Sie anderen Leuten so alles da erzählen. Für die heimliche Kellerlagerplünderung im Ökotechpark gab es sogar ein Auftragspapier, in dem mein Name drin stand. Später hätte es so ausgesehen, als ob ich die heimliche Plünderung selbst bestellt hätte. Dann hätte man mir das Diebesgut angeliefert, ich hätte einen Lieferschein bekommen und es wäre alles in Ordnung gewesen. Kein Thema. Aber ich hatte die Zahlung unterlassen. Ohne Moos nichts los. In den nun folgenden Telefonausschnitten wird deutlich klar, dass der Vermieter Rainer Koch mit seinen Freunden tatsächlich im Besitz meines Eigentums war. Hat die Polizei angerufen? Polizei hat auch angerufen, ja. Ja, der Röttgen, der Sie? Ja. Das ist schön, habt euch vertragen. Ja, sicher, wir kriegen doch keinen Streit. Das ist in Ordnung. Warum, was ist denn? Ja, wie sieht das Resultat aus? Das Resultat? Das kriegen Sie doch mitgeteilt noch. Ach, das ist schön. Ist doch eine Anzeige gestattet worden. Wegen Falschanschuldigung, Verleumdung, Vortäuschung einer Straftat. Das ganze Tablett. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja. Wann bekomme ich die? Was? Wann bekomme ich die endlich? In den nächsten 4 Wochen. Also ich habe heute nochmal mit allen Beteiligten gesprochen. Und wer sind die allen Beteiligten? Ja, die alle angezeigt hast. Das musst du doch wohl wissen. Oho. Ja, schön. So. Unter anderem Polizisten. Aber jetzt habe ich eine ganz andere Sache. Was bezweckst du denn jetzt mit dem Schiedsmann? Die wollen dich jetzt anzeigen. Wer? Jetzt ist die nächste Runde offen. Wer will? Die wollen dich anzeigen. Weswegen denn? Ja, alles Mögliche. Falschanschuldigung. Das ganze Tablett. Wir kriegen demnächst Container, 21 Feet Container. 21 was? Feet? 21 Feet Container. Für Afrika. Und der wird demnächst beladen. Wusstest du das? Nein. Und warum habt ihr mir das mitzuteilen? Ja, ich weiß nicht, wenn Sie noch Gegenstände haben, was wir mitnehmen können. Wenn der Kaufpreis da ist, erstmal die erste Lieferung bezahlen, ne? Bevor es zur zweiten kommt. Ihr habt jetzt schon ein Jahr Zahlungsrückstand. Und, pass auf, es gehen im Moment sehr gut Renault Espace. Ja, in den Containern sind auch Ihre Sachen. Ach, meine Sachen sind darin? Ja, mit den Renault, mehrere Renaults. Ach, mehrere sogar schon. Ja, die Russen haben doch nach noch ein Renault gefragt. Die habe ich doch nach Ihnen hingeschickt. Was soll er denn noch bezahlt haben? Ja, an den Kranzmann. Entsorgungskosten 700 Euro etwa. Waren doch hochwertige Sachen, da musste doch nichts entsorgt werden. So, aber es ist doch eine Rechnung und eine Bezahlung, ein Bezahlbeleg dort vorgelegt worden. Also ganz einfach, der Stork hat irgendeine Entsorgung bezahlt. Und da gibt es Belege für eine Entsorgung, für 5 Mulden. Aber 10 Mulden sind verschwunden. Wie kommt das? Habt ihr das auch schon mal in eurem Lions Club durchdiskutiert? Nee. Mathematisch betrachtet, wie geht das? Also da 5 Mulden sind... 5 hochwertige Mulden noch verkauft worden, ne? 5 fehlen? Ja. 5 wurden vollgewogen und leergewogen würde gar nichts? Nee. Da fehlen 15 Belege. Wo sollen die denn sein? Ja, die sind ja gar nicht ausgefüllt worden, weil sie ja gar nicht existieren konnten. Abgesehen davon, wenn irgendeine Firma bei der MVA damals in dem kurzen Zeitraum mein Eigentum teils entsorgt hätte, dann müsste nämlich eine Quittung aus dem Zeitraum auch bestehen, besser gesagt. Normalerweise müssten Sie dort eine Suchung vornehmen lassen. Nee, eine Auskunftsklage gegen den Stork, wo meine Sachen geblieben sind. Ich belege einfach an meinen Verkaufsquittungen, was meine Ware etwa wert ist, und dann wird geschätzt. Ist doch Quatsch. Und geschätzt wird eben nicht zu meinem Nachteil. Hast du alles verloren, hast du doch. bist doch einer ganz einfachen Masche aufgesetzt. Wie heißt? Eine Masche, also doch eine Trickdiebmasche. Ganz einfache Lungen. Verstanden? Wer soll denn jetzt hier noch kriminell sein? Alle Personen, die eine Verdunkelung begünstigen. Ne, jetzt ist es sowieso ein bisschen zu spät, jetzt wo ein Jahr etwa vergangen ist. Da kann ich nur sagen, Verdunkelung komplett. Ja, ist doch alles gelungen, oder nicht? An diesen 10.000 Euro, das war immerhin ein Lösegeld, ein verräterisches. Lösegeld? Ja, für ein Auto. Och du meine Güte, das sind Rechnungen, laufende Rechnungen. In einem silbernen Koffer und dann rückwärts zum LKW gehen, dreimal Lichthupe machen und schnell wegfahren, das ist eine Rechnung. So geht man wohl im Rauschgiftmilieu vor oder ja, im Autoverschiebermilieu. So, ich will mich da nicht festlegen. Oder in der Fun Factory. Da sind sie nicht drauf eingegangen und sie haben auch kein Ergebnis bekommen. Deswegen, sie können so viele Plakate machen, wie sie wollen. Es ist im Grunde genommen das Ergebnis, was Sie hätten abwarten wollen, nicht eingetroffen. Also ich weiß nicht, was Sie da anzeigen wollen. Ohne Ergebnis keine Anzeige. Also, Herr Pohlmann. Ja. Sie hatten zu dem Zeitpunkt genug Gelegenheit, bestehende Leute, die Geld noch von Ihnen kriegen, in dieser Art und Weise abzuspeisen. Lockenmensch. Und du hattest Glück, dass du das Geld hättest mir geben können. Ich hatte mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft 3 CDs mit den Erpressertelefonaten eingereicht, die dann an die Polizei weitergereicht wurden. Dabei wurde eine der CDs vernichtet und die fehlende durch ein Duplikat der übrigen beiden ersetzt. Man brauchte bloß den Inhalt einer CD auf eine Festplatte spielen und den Inhalt von der Festplatte wieder auf einen CD-Rohling. Es waren jetzt wieder 3 CDs. Nur 2 davon waren doppelt. Dieser ganze Skandal hat sich tatsächlich zugetragen. Bis heute versucht die Staatsanwaltschaft, die Täter zu schützen. Die Täter freut das natürlich ganz besonders. Den Schaden, den sie angerichtet haben, wollen sie auf keinen Fall bezahlen. Sie wissen, dass sie Freunde bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft haben. Entweder werden Beweise zerkratzt oder vernichtet, gefälscht oder gar nicht ernst genommen. Das alles hat sich in Nordrhein-Westfalen zwischen 2003 und 2006 tatsächlich zugetragen. Wenn ich in den Knast gehe, ne? Also, oder wie soll ich sagen, wenn ich... Bei mir haben Sie gesagt, ich hätte mich prima freikaufen können aus dieser Situation. Da wollten Sie 7.500 haben. Stellen Sie mal vor, Sie hätten mir damals 7.500 gegeben. Ja, ich kann Ihnen da nur zu sagen, die 7.500, die waren ja gar nicht für mich gedacht. Das weiß ich ja. Für wichtige Leute. Ja. Ja. Für ganz wichtige Menschen. Und da hatten sie die Möglichkeit zu reagieren und das haben sie nicht gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Retten wollten sie mich. Sie sollten eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, nicht verwechseln mit irgendwelchen Erpressungen. Und es wäre ein Riesenaufwand gewesen, weil ihre Leute, die sie da vergrault haben, sehr ärgerlich waren. Und das ist auch so in Ordnung. Sie waren zu der Zeit, und das wusste ich nicht, ja überhaupt nicht mehr in der Lage, selbst ihre Rechtskosten zu bezahlen. Wussten Sie nicht? Pleite. Und rausgekommen ist das, nachdem Sie diesen Koffer kaufen wollten. Selbst diese 9,99 Euro waren Sie nicht in der Lage, sie aufzubringen. Aber Sie haben das per Telefon gemacht. Ja, aber da hat man doch gar nicht drauf reagiert. Sie haben doch alle möglichen Leute angezeigt. Auch meine Freunde der Polizei. Wenn ich das ein zweites Mal merke, dass was gefälscht wird. Hoffentlich nicht zu Ihren Gunsten, Herr Koch. Hoffentlich nicht zu Ihren Gunsten. Ja, warum soll das denn zu meinen Ungunsten auslaufen? Ich habe im Vergleich zu Ihnen eine Menge Freunde. Ja, wenn man... In Uniform, ohne Uniform, mit weißer Robe, mit roter Robe nicht. Aber ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich bin ja wohl nicht der Einzige bei so vielen Garagenhöfen. Da war doch kürzlich so ein Päckchen auf dem Parkplatz gewesen. War das auch so eine heimliche Geldübergabe? Päckchen, welches? In der Danziger Straße, auf den Waschbetonplatten. Oder waren das die Prospekte für die Waschmaschine? Das ist öfters deswegen, also die Waschplatten, die liegen da ja nicht umsonst.